niemals unter tausend in der Tasche. Eine kleine Story für die Fans. Alle wollen wissen, was ich mache. Voran in Kolonne mit der Gang. Niemals unter tausend in der Tasche. Eine kleine Story für die Fans. Alle wollen wissen, was ich mache. Voran in Kolonne mit der Gang. Autokolonne, auf Richtung Sonne. Sag, was du brauchst, zieh ein Schein aus der Rolle. Ey, ich grind in ne Knolle, vertreib eine Tonne. Weiß, wie ich mein, ich lass schneien wie Frau Holle. In der Tasche, niemals unter einer Düse. Nur das beste Fleisch, bisschen Reis und Gemüse. Keine Zeit für Gefühle, reichlich Termine. Rein in die Nikes und dann gleich auf die Bühne. Alles läuft perfekt, offenes Verdeck. 500 PS und die Felge wie geleckt. Und wie Gold am Gelenk, Erfolg bis nach Genf. Wir sind prominent, Bruder 187 Gang. Niemals unter tausend in der Tasche. Eine kleine Story für die Fans. Alle wollen wissen, was ich mache. Fahren in Kolonne mit der Gang. Niemals unter tausend in der Tasche. Eine kleine Story für die Fans. Alle wollen wissen, was ich mache. Fahren in Kolonne mit der Gang. Riesengroßes Bett für den besten Sex. Feier wie die Stampen, tanzt auch zu den ganzen Tracks. Rolex ist so echt, sowieso nicht schlecht. Trotzdem für den Flex, doch besetzt mit Baguettes. Immer Bock auf Stress, Schlagzeilen sind gut. Du bekommst einen Stich, ich hab nichts damit zu tun. Kunden kiffen hart, Hunde züchten Bock. Finger sie mit zwei Fingern auf die Pussy drauf. Sitze in meinem Bett, die Nike so weiß. Niemals in den Trends, aber meistens auf der Eins. Für mich so wie für diese Schmuck um meinen Hals. Alles für die Gang und ich guck nicht auf den Preis. Nein! Niemals unter tausend in der Tasche.